Gespräch 1. Katrin, Babyschwimmkurse sind heutzutage in aller Munde. Wie wird man eigentlich Trainerin für solche Kurse? Da gibt es sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten. Bei mir war es so, Schwimmen war mir immer schon sehr wichtig. Bereits in der Grundschule und auch später im Gymnasium habe ich Schwimmen als Leistungssport betrieben. Bei vielen Nachwuchswettkämpfen war ich sogar recht erfolgreich. Aber für den Profisport hat es dann doch nicht gereicht. Dafür hätte ich die Schule und das Abitur aufs Spiel setzen müssen und das wollte ich auf keinen Fall. Es lag aber auf der Hand, etwas mit Sport oder genauer gesagt mit Schwimmen zu machen. Und ein paar Jahre später habe ich dann tatsächlich ein Studium der Sportwissenschaften beendet. Seit 4 Jahren arbeite ich nun als Schwimmlehrerin in der Grundschule. Da ich vor 2 Jahren auf Empfehlung des Landesschwimmverbandes Sachsen-Anhalt die Trainerlizenz erworben habe, bin ich zusätzlich als A-Trainerin im Leistungssport tätig. Außerdem habe ich vor einem Jahr noch einen Fortbildungslehrgang zur zertifizierten Kursleiterin für Säuglings- und Kleinkinderschwimmen abgeschlossen und leite nun seit einigen Monaten, seit mittlerweile gut einem Jahr verschiedene Babyschwimmkurse. Im Moment biete ich 4 einstündige Kurse pro Woche an und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass das für mich persönlich nach all dem Leistungsdruck in meiner Jugend das reinste Vergnügen ist. Vor allem im Schwimmverein geht es manchmal nur noch um die Profikarriere der jungen Schwimmerinnen. So wie bei mir damals, als ich selbst noch vom Profisport geträumt habe. Aber von Freude an der Bewegung und den gemeinsamen Erlebnissen kann da wirklich keine Rede mehr sein. Gespräch 2. Ich wollte mich nach Ihrem Schwimmprogramm für Säuglinge erkundigen. Wie alt müssen die Babys denn sein? Gibt es da ein bestimmtes Mindestalter? Ja, durchaus. Unsere Babyschwimmkurse werden für Kinder im Alter von 12 bis 16 Wochen angeboten. Dabei müssen wir aber natürlich auch den aktuellen Entwicklungsstand sowie den derzeitigen Gesundheitszustand des Kindes berücksichtigen. Falls ein Kind beispielsweise zu Mittelohrentzündungen neigt, wäre von einem Schwimmkurs in dem Alter eher abzuraten. Bei uns gibt es da glücklicherweise überhaupt keine Bedenken. Wäre es denn möglich, jetzt schon einen Platz bei Ihnen zu reservieren? Unser Kind ist jetzt 6 Wochen alt. Das geht leider nicht. Tut mir leid. Momentan laufen die Anmeldungen für die Kinder, die jetzt 8 bis 10 Wochen alt sind. Außerdem ist eine verbindliche Anmeldung nur elektronisch mittels des Anmeldeformulars auf unserer Homepage möglich. Und da nur eine beschränkte Anzahl an Kursplätzen zur Verfügung steht, werden diese in der Reihenfolge des Zahlungseingangs vergeben. In 2 Wochen sollten Sie Ihr Kind also am besten online anmelden und dabei auch gleich die Kursgebühr überweisen. Die Bankverbindung finden Sie auf dem Anmeldeformular. Dort finden Sie auch die Termine aller Kurse der nächsten Monate. Ja, die habe ich schon gesehen, danke. Ich hätte da aber noch eine weitere Frage, und zwar, wäre es möglich, einige Termine im Laufe des Kurses zu schieben, falls das Kind beispielsweise einmal krank wird? Das ist leider nur bedingt möglich. Bei der Anmeldung entscheiden Sie sich für eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Wochentag. Falls Sie eine Kursstunde nicht wahrnehmen können, müssen Sie in Kauf nehmen, dass diese verfällt. Eine Ausnahmeregelung gibt es nur dann, wenn Sie Ihr Kind spätestens einen Tag vor dem Kurs entschuldigen. In der Regel geht das telefonisch, aber Sie können uns auch gerne per E-Mail benachrichtigen. Gespräch 3. Klaus-Peter, Sie sind seit einigen Semestern mein Kommilitone. Dabei könnten Sie, wenn ich das mal so sagen darf, fast schon mein Opa sein. Was bewegt Sie eigentlich dazu, wieder die Schulbank zu drücken? Oh ja, das mit dem Opa mag schon stimmen. Ich bin 76 und habe tatsächlich schon etliche Enkelkinder. Durch das Studium hier an der Uni bin ich dankenswerterweise nun so weit, dass sie mich bei ihren Hausaufgaben manchmal um Unterstützung bitten. Wissen Sie, letztlich hole ich hier nur etwas nach, was mir in meiner Jugend Anfang der 60er Jahre verwehrt geblieben ist. Ich war der älteste Sohn und musste schon früh anfangen zu arbeiten, um meine Eltern finanziell nicht weiter zu belasten. Ein Studium war da einfach nicht drin. Doch bis ins Alter habe ich mir eine gewisse Offenheit und Neugier bewahrt. Wie man sieht, bin ich auch nicht der einzige Senior weit und breit. Bei manchen Lehrveranstaltungen stellen wir, die älteren Gasthörer, sogar gut die Hälfte der anwesenden Studenten. Tatsächlich macht es mich wirklich glücklich, hier sein zu dürfen und das Recht auf Bildung für jeden genießen zu können. Ich empfinde es zum einen als persönliche Bereicherung und zum anderen als willkommene geistige Anregung. Doch von dem System profitieren nicht nur wir Älteren. Für die jüngeren Kommilitonen scheinen die Kenntnisse und Erfahrungen, die wir einbringen können, ebenfalls förderlich zu sein. Auch wenn die Perspektive, aus der wir viele Dinge betrachten, doch eine andere ist. Das, was alle weiterbringt, ist hier ein lebendiger Meinungsaustausch. Und Bildung ist der beste Weg, um ein besseres Verständnis zwischen den Generationen zu fördern. Dass ich das jeden Tag am eigenen Leib erfahren darf, ist für mich persönlich, wie soll ich sagen, herzerfrischend. Ja, einfach herzerfrischend. Das trifft es am besten. Außerdem gibt es noch so viel zu entdecken, solange nur der Kopf mitspielt.